Die Freundschaft von Friedrich von Schiller. Freund, genügsam ist der Wesenlenker. Schämen sich kleinmeisterische Denker, die so ängstlich nach Gesetzen spähn. Geisterreich und Körperweltgewühle wälzet eines Rades Schwung zum Ziele. Hier sah es mein Newton gehn. Sphären lehrt es, Sklaven eines Zaumes, um das Herz des großen Weltenraumes Labyrinthen Bahnen ziehn. Geister in umarmenden Systemen nach der großen Geistersonne strömen, wie zum Meere Bäche fliehn. War's nicht dies allmächtige Getriebe, das zum ew'gen Jubelbund der Liebe unsere Herzen aneinander zwang? Raphael, an deinem Arm, o Wonne, wag auch ich zur großen Geistersonne freudig mutig den Vollendungsgang. Glücklich, glücklich, dich hab ich gefunden, hab aus Millionen dich umwunden und aus Millionen mein bist du. Lass das Chaos diese Welt umrütteln, durcheinander die Atomen schütteln, ewig fliehn sich unsere Herzen zu. Muss ich nicht aus deinen Flammenaugen meiner Wollust widerstrahlen saugen? Nur in dir bestaun ich mich. Schöner malt sich mir die schöne Erde, heller spiegelt in des Freunds Gebärde, reizender der Himmel sich. Schwermut wirft die bange Tränenlasten, süßer von des Leidens Sturm zu rasten, in der Liebe Busen ab. Sucht nicht selbst das folternde Entzücken in des Freunds beredten Strahlenblicken, ungeduldig ein wollüstges Grab? Stünd im All der Schöpfung ich alleine, Seelen träumt ich in die Felsensteine, und umarmend küsst ich sie. Meine Klagen stöhnt ich in die Lüfte, freute mich, antworteten die Klüfte, Tor genug der süßen Sympathie. Tote Gruppen sind wir, wenn wir hassen, Götter, wenn wir liebend uns umfassen, lechzen nach dem süßen Fesselzwang. Aufwärts durch die tausendfache Stufen zahlenloser Geister, die nicht schufen, waltet göttlich dieser Drang. Arm in Arme, höher stets und höher, vom Mongolen bis zum Griechen Seher, der sich an den letzten Seraph reiht, ballen wir ein müd'gen Ringeltanzes, bis sich dort im Meer des ew'gen Glanzes sterbend untertauchen Maß und Zeit. Freundlos war der große Weltenmeister, fühlte Mangel, darum schuf er Geister, sel'ge Spiegel seiner Seligkeit. Fand das höchste Wesen schon kein Gleiches, aus dem Kelch des ganzen Seelenreiches schäumt ihm die Unendlichkeit.